Damit herzlich willkommen zu Drop the Drama Nummer 104. Heute bin ich etwas leiser. Mich immer etwas weiter hinsetzen. Thomas sagt auch mal einen Satz. Guten Tag. Okay, das ist okay vom Thomas. Heute wird ja Dropkick Drama übernommen. Ja, Thomas meinte da irgendwie sowas. Die NWO, die NWO ist gekommen. Ja, ich weiß nicht, was er da... Ja, ja, man Thomas hört, ploppt da wieder an seinem iPhone rum. Man hört es schon. Werden die jetzt von einem Ploppen übernommen? Also, das sind die Outsider. Das sind die Outsider. Okay. Ja, Thomas spielt Doodle Jump. Und ich da ja Dropkick Drama übernommen wird, wird heute von dem Outsider hier Nummer 1 festgelegt, dass wir heute den großen December to Dismember Pay-Per-View Rückblick haben. Nee, ich habe auf dem iPod, ich kann das jetzt leider nicht anmachen, ich habe da jetzt gerade Akku leer. Wie komme ich denn da jetzt mal vorbei? Ja, ich habe auch ein neues Spiel, das ist momentan kostenlos, Mega Jump. Doodle Jump? Nein, das ist ja momentan nicht kostenlos, das habe ich ja schon länger. Mega Jump, das ist so ähnlich wie Doodle Jump, nur noch besser. Das also, kann gar nicht. Alle Leute, Doodle Jump ist ja das beste Spiel aller Zeiten. Nein, das stimmt nicht, da gibt es noch zwei, drei Spiele, die besser sind. Was ist denn der Unterschied zwischen Doodle Jump und Mega Jump? Doodle Jump. Außer dass Doodle Jump besser ist. Nein, ist es nicht. Doodle Jump springst du auf Plattformen nach oben. In Mega Jump gibt es Münzen, die du einsammeln musst, durch die du so einen Boost nach oben bekommst. Das ist um einiges abwechslungsreicher, muss man sagen. Ja, alle Leute holen sich jetzt auf jeden Fall erstmal Mega Jump. Ist wie gesagt gerade kostenlos und versuchen meinen Rekord von 239.000 zu brechen. Wer das geschafft hat. Wie lange hast du denn gespielt, um 200.000 zu bekommen? Oder gibt es da so schnell Punkte? Naja, das ging. Wie lange dauert ein Spiel für 200.000? Zwei Stunden? Das weiß ich nicht. 20 Minuten? Nee, weniger. Weniger? Nicht so viel. Ja, das ist ja langweilig dann. Nein. Wenn man so viele Punkte in so kurzer Zeit bekommt. Ja, ich gebe dir das nachher mal in die Hand, aber ja, mal sehen, du, wie langweilig das ist. So, wir fangen jetzt also an mit dem December to Dismember Review. Nee, sowas nicht. Haben wir eigentlich schon das Review von TNA Hardcore Justice gemacht? Da war ganz ja, da, ehrlich, willst da gab du es, das noch aufnehmen? Da gab es ja eine technische Störung bei der Sendung, habe ich gehört. Und zwar waren das die ersten Vorzeichen der Übernahme des Dropkick-Drama-Programms durch die NWO. Das weißt du gar nicht, aber das waren schon die ersten Vorzeichen. Ich hatte angenommen, das wäre wieder Chris gewesen, der dich da hinterrücks angegriffen hat. Aber nein, das war ja die NWO, die quasi jetzt die Dropkick-Drama-Show übernimmt. Ja, dann sollen die das doch tun. Wir machen das jetzt hier so wie in der WCW, also so wie bei TNA quasi. Schrecklich. Genau. Ach so, okay. Wir übernehmen jetzt die Show. Ja, da brauchen wir ja gar nichts ändern. Da brauchen wir so einen alten, humpelnden, blonden Mann namens Hulk Hogan. Ja, humpeln passt schon mal. Also, humpeln, siehst du, humpeln? Das ist so ein Mix, du. Genau, siehst du? Das mit dem Humpeln kriegen wir schon mal hin. Ja, wir haben heute ja auch CDs und Bücher gekauft. Sprechen wir ja, darüber? Ja. Wir wollen aber erstmal ein Preview. Also über Wrestling. Nein, wir wollen... Demnächst ist ja Night of the Champions Pay-Per-View. Night of Champions. Oder Night of Champions. Welches ist eigentlich der nächste TNA-Paper? Das wollen wir gar nicht wissen. Du sollst auch deinen Co-Moderator nicht schlagen. Achso, hast du übrigens schon mitgeteilt, dass wir heute zur Feier der Übernahme der Sendung in dem Studio, in dem wir beide anwesend sind, uns befinden? In Emden. In wo? Bei Oma. Wo? Bei Oma. Ja, so heißt die Straße, in der das Studio steht. Oma, ja. Genau. Ja. Nee, Oma. Ja, Oma. Er schreibt sich, glaube ich, Oma, aber Mirko sagt immer Oma. Nee, ist mit Doppel-M. Genau. Ja. Und U vorne. Ja. Was mit U vorne? Ja, klar. Oma? Oma. Das ist ja die Straße hier, in dem das Studio ist. Nee, bei Oma würde ich ja eher sagen mit OH. Und wir haben ja hochmoderne Studiotechnik hier. Also da können die Radiostationen, so wie NDR 2 oder Antenne, können da nicht mithalten. Das ist überhaupt nicht. Man sieht es ja auch überall schon flimmern. Ja, und das sind jetzt die ganzen Knöpfe, an denen man drehen kann. Und damit man die Knöpfe wie in einem professionellen Radiostudio auch richtig hören kann, hat Mirko mal so gemacht. Nee, das ist diese Fernbedienung von vor 10, 15, 15, 20 Jahren. Ja, das ist noch solide Studiotechnik hier. Da vor 15 Jahren, da wurde noch handfestes Material gebaut und verbaut. Ja, wir wollen heute... Ja, hattest du das schon gesagt. Und dann wollten wir ja noch Hardcore Justice reviewen. Welches ist denn eigentlich der nächste TNA-Pay-Per-View überhaupt? Wir wollen die Kampfkarte von UFC 118 durchgehen. Findet am heutigen Samstag, dem 28. August, wir nehmen wieder mal am Samstag auf, Findet am. Nehmen wir jetzt eigentlich Tag immer statt. Am Samstag auf? Das weiß ich nicht. Samstag ist eigentlich ein guter Tag. An sich schon, ja. Heute ist ja auch Schalke gegen Hannover 96 am zweiten Bundesligaspieltag. Das ist auch super. Und gestern, damit die Leute wissen, dass wir auch wirklich am Samstag aufnehmen und nicht flunkern, gestern hat Kaiserslautern 2:0 gegen Bayern gewonnen. Ja. Was sagst du dazu, Mirko? Gar nichts. Wollen wir beim nächsten Mal am Samstag pünktlich genug aufnehmen, dass wir noch den großen Bundesliga-Tipp machen können? Nein, wollen wir nicht. Gut, ich hätte da auch keine Lust zu. Nein, ich auch nicht. Aber ich wollte ja mal die Frage gestellt haben. Ich habe hier nochmal großen Dank an die UFC-Website hier in Germany. Man kann sich hier eine tolle Kampfkarte mit Bildern und allem ausdrucken. Also für Leute, die nicht lesen können, ist das schon mal sehr schön. Das ist aber nicht schlecht, wie die das gemacht haben. Haben die auch den Kampfrekord dazu geschrieben? Warte mal. Ja, teilweise. Also irgendwie fehlt hier immer was. Das nee, Kampfrekord. Ja doch, ganz oben. Ja. 12-1-0. Hier fehlen teilweise ein paar Sachen, aber ist schon in Ordnung. Und wie gehen wir die Karte durch? Gehen wir jetzt vom Hauptkampf zu den billigen oder gehen wir von den billigen Kämpfen zu den besseren? Von den billigen Kämpfen. Also bitte. So, wir beginnen von Wir haben noch vorne. Eine, warte mal, wir müssen noch über eine UFC, ja, das machen wir vielleicht nach dem Tipp. Dann haben wir noch eine UFC News. Ja, wir tippen nicht direkt, wir werden nur die Karten durchsprechen. Und da, wo ich was tippen will, tippe ich aber trotzdem. Auch wenn das keine offizielle Tippwertung jetzt gibt, wo ich 2 Millionen Euro von Mirko gewinnen kann. Ja, ich gucke mir währenddessen die Bilder an. Mike Pierce gegen Amilcar Alves. Kannst du mal ein bisschen so, dass ich das... Der Name Pierce, der sagt mir was, den anderen habe ich noch nie gehört. Der hat aber auch beim Rekord steht gar nichts. Größe steht auch 0. Der ist auch sehr leicht. Der hat ein Gewicht von 0 Kilogramm. Also der ist offensichtlich so unbekannt, dass selbst die UFC diese Daten von dem nicht kennt. Und der Mike Pierce hat einen Rekord von 10 Siegen und 3 Niederlagen und keinem Unentschieden. Was 5-8 in der Größe übersetzt ist, weiß ich nicht. Diese amerikanischen Größen kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich nehme mal einen 1,85 oder so. Und 77 Kilogramm. Also das wäre gut, wenn die UFC in Deutschland das beim Gewicht genau bei der Größe genauso machen würde wie beim Gewicht, dass sie in Klammern noch die Meter für die Größe angeben. Ja, kann ich nicht zu sagen zu dem Kampf Mike Pierce, habe ich mal gehört, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Oh, das nächste freut mich auf die Aussprache. Ja, mach mal. Mach mal. Nein, wenn du dich schon freust, dann mach mal. Ich freue mich auf deine Aussprache. Ja, ich mich auch. Nick Opsipsack gegen... Also eins kann ich dazu sagen, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, aber so heißt es mit Sicherheit nicht. Gegen Greg Soto. Kenne ich beide nicht. Sagst du den Namen auch nochmal? Nick Osipchak. Ja, das ist wahrscheinlich schon richtige. So, dann sehe ich hier so zwei Körper, guck mal, die verteilt sind. Guck mal erstmal, was der für einen Kampfrekord hat. 5 Siege, 2 Niederlagen, der eine, 7 Siege, welcher, eine Niederlage. Welcher hat 5-2-0 als... Nick Osipchak hat 5 Siege, 2 Niederlagen, kein Unentschieden und der andere hat 7 Siege und eine Niederlage. Der einzige Unterschied ist die Größe und zwar ist der Osipchak deutlich größer. Beide wieder 77 Kilo, Reichweite genau. Steht hier nicht. Nee. So, Dan Miller gegen John Salter. Dan Miller kenne ich. Ja. Der hat, was. Aber ich weiß nicht, aus welchem Kampf ich den jetzt kenne. Aber es fällt auf, es gibt bei seinem Kampfrekord neben 11 Siegen, 4 Niederlagen und 0 Unentschieden ein NC, also ein No Contest. Wahrscheinlich kenne ich den daher. Wahrscheinlich gab es mal irgendeinen Kampf mit dem, wo dann, weiß ich nicht, irgendein illegaler Kopfstoß oder so und dadurch irgendein Kampf als No-Contest gewertet wurde. Aha. Da sagt mir aber sonst auch, hat der mal gegen Dan Henderson gekämpft? Ich bin mir nicht sicher. Also man merkt schon, wir sind hier alles Profis. es ist tatsächlich so, dass diese Card auch nicht als besonders tolle Card von vielen bewertet wird. Und das sind natürlich jetzt auch alles noch die Kämpfe sozusagen vom Vorprogramm, die wahrscheinlich alle im Fernsehen gar nicht zu sehen sein werden. Ich muss das hier gerade mal recht knicken. Damit wir die Körper ja auch ganz drauf haben. Das ist sehr wichtig auch für den Videostream von Dropkick Drama. So, da kommen jetzt zwei, einer, der zumindest bekannter ja, ist. Ja. André Winter, Winner. Winner, das ist ein Engländer, der jetzt in den USA lebt und den kenne ich dadurch, dass der, ich weiß nicht, ob der sogar im Finale war, auf jeden Fall war der in der Ultimate Fighter Staffel, ich glaube, als es England gegen USA ging. Mhm. Der lebt zwar eigentlich mittlerweile in den USA, ist aber dadurch, dass er gebürtiger Engländer ist, trotzdem im Team UK aufgetreten. Richtig, der ist dadurch bekannt geworden, der hatte in der Ultimate Fighter Staffel den Streit mit Dan Bisping, dem Trainer. Und der Nick Lenz, der gegen ihn tritt, der sieht so ein bisschen jung aus. Aber der andere Winner, der war im USA-Team, ich habe mich versehen. Der hatte den Streit, weil das würde sonst auch nicht passen. Der muss ein Amerikaner sein, deshalb frage ich mich, warum hat der so eine Hose? Ist das nicht die englische Flagge, die er da hat? Ja, eindeutig. Das ist komisch. Der war aber, meine ich, im amerikanischen Team. Sind die Bilder wirklich so richtig? Ja. Das ist komisch. Der war aber, meine ich, im amerikanischen Team und da gab es diese komische Szene, der hatte sich mit dem Bisping gestritten und dann gab es noch eine Stelle, da standen alle die Kämpfer so in der Reihe und dann gingen die Trainer dran vorbei und dann hat Bisping ihn so mit seiner Wasserflasche, die er hatte, Wasser gekippt und dann meinte Bisping hinterher, das fand ich ganz witzig im Interview, ja, er hätte gar nicht mit Absicht da irgendwie Wasser an ihn, sondern er hat versehentlich auf die Flasche gedrückt, gerade als er vorbeigelaufen ist. Das war sehr witzig. Ja, da Nick Lenz, den anderen, der sagt mir jetzt nichts. Beide 70 Kilo, beide relativ gleich groß. Der Rekord von dem Nick Lenz ist, sagen wir mal, beeindruckender. Ja, das kann aber sein, dass der Nick Lenz einfach in sehr vielen kleinen Ligen sehr viele Kämpfe hintereinander gemacht hat. Also wenn man so einen Rekord von 20 Siegen, drei Niederlagen, zwei Unentschieden hat, das ist schon ziemlich viel. Das muss nicht unbedingt sein, dass der jetzt überragend ist. Joe Lauzon gegen Gabe Rüdiger. Ja, der sieht beide wieder 70 Kilo. Ich weiß nicht, ob die hier immer irgendwie 70 oder 77 Kilo einfach hinschreiben. Nee, wahrscheinlich nicht. Wir hatten davor auch 84. Der Rüdiger, der sieht ja etwas dicker aus. Im Vergleich zu dem, ja. Ja, von der Größe her identisch. Ich hätte jetzt auf mehr Gewicht. Der Joe Lauzon, der ist recht bekannt. Der ist schon etliche Male dabei. Das ist auch, der hat noch einen Bruder. Das ist so ein Bruderpaar, die beide kämpfen. Und der ist, glaube ich, hauptsächlich Jiu-Jitsu, also der wird dann, denke ich mal, auf Aufgabegriffe gehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Rekord 17-5-0 und der Gabe Rüdiger, der hat ja anscheinend keinen. Nee, da wissen sie es einfach nicht. Das haben sie dann nicht aufgeschrieben. Weiß ich auch nicht, warum sie es dann nicht aufschreiben. Ja, der nächste Kampf ist interessant. Also jetzt kommen dann tatsächlich interessante Kämpfe. Nate Diaz, der ein bisschen aus wie Cody Rhodes, gegen Marcus Davis. Nate Diaz, auch Brüder, interessanterweise, wie bei den Lauzon-Brüdern. Nate Diaz und Nick Diaz. Nick Diaz, der Bruder von ihm, ist eigentlich besser. Der kämpft allerdings bei Strikeforce und gelegentlich bei Dream. Nick Diaz hat das Problem, dass der nicht an sich halten kann und immer Marihuana raucht und deshalb vorzugsweise irgendwo kämpft, wo die Drogenprüfungen nicht so hart sind. Ist eigentlich ein hervorragender Kämpfer, vor allen Dingen ein sehr guter Boxer, der Nick Diaz. Nate Diaz ist sehr gut im Jiu-Jitsu, gewinnt in der Regel durch Aufgabegriffe, ist auch ein hervorragender Kämpfer, hat die Ultimate Fighter Staffel, welche war es denn? 4, 5? Hat jedenfalls eine Ultimate Fighter Staffel gewonnen. Und das Bruderpaar Diaz, die sind sehr berüchtigt. Da gab es eine bekannte Szene bei Strikeforce, wo einer gekämpft hat, der auch bei den Diaz-Brüdern mit in dem Team ist. Und dann kam ein anderer Kämpfer in den Ring und wollte ihn herausfordern für den nächsten Kampf. Wollte also im Prinzip, wie man das so im Wrestling macht, einen Kampf aufbauen. Er wollte dem nichts Böses, wollte halt da nur Werbung für machen. Und dann kam es tatsächlich, dann kamen die Diaz-Brüder und noch ein paar andere, die halt mit dem anderen zusammen trainieren regelmäßig, da in den Ring und haben den, der die ihn herausfordert, wirklich zusammengeschlagen. Also wie eine Straßenprügelei. Das war dann auch kein Gag oder kein Scherz und keine Promo. Und dann kam es tatsächlich zu einer Straßenschlägerei da. Und da sagte man auch, ja, die Diaz-Brüder, das sind schon ziemlich berüchtigte, also das sind wirklich im Prinzip so ein bisschen wie Gangster-Typen halt. Mich wundert das, dass der Diaz bereits 5 Niederlagen hat. Das war mir nicht so klar. Ja, der Marcus Davis wird Irish Hand Grenade genannt. Ist ein Amerikaner mit irischen Wurzeln, kämpft, hat sehr, sehr häufig bei den britischen UFC-Veranstaltungen in England dann halt gekämpft und wurde da dann so ein bisschen auch als der heimische Star, obwohl er ja Amerikaner ist, halt nur mit einem irischen Vater oder so, trotzdem bejubelt. Sowas brauchen die ja, dass sie irgendwie von dem Heimatmarkt dann jemanden brauchen. Und den habe ich auch schon live gesehen. Der hat bei der UFC 99 in Deutschland gegen Dan Hardy verloren. Ich meine, das war nicht der Kampf gegen Dan Hardy, oder doch? Aber das doch, das war der Kampf gegen Dan Hardy. Das war der Kampf gegen Dan Hardy und den hat er verloren. Ich weiß gar nicht genau wie, ob das in der zweiten Runde, ich glaube, war ein Abbruch. Und der Dan Hardy ist ja dadurch auch richtig hochgekommen und der ist ja, hat ja dann seinen Titelkampf mit GSP gehabt. Also da würde ich trotzdem, der ist vor allen Dingen ein Boxer, der Marcus Davis. Und da würde ich sagen, wenn Nate Diaz es schafft, Marcus Davis auf den Boden irgendwie zu bringen, dann gewinnt Diaz. Marcus Davis kann eigentlich nur durch einen Knockout gewinnen. Kenny Florian, der sagt mir auch was, war der auch bei UFC 99? Der war nicht bei der UFC 99. Der hat, glaube ich, in der ersten Staffel vom Ultimate Fighter den zweiten Platz gemacht. Hat da, glaube ich, gegen Diego Sanchez verloren. Macht gelegentlich auch Kommentar für zum Beispiel WEC. Und der ist auch schon lange dabei. Klar, wenn du in der ersten Staffel gewinnst oder in der ersten Staffel dabei bist und deinen zweiten Platz machst, dann musst du ja auch schon eine Weile dabei sein. Und trifft auf Gray Maynard. Ja, das wird jetzt ganz interessant, weil es ist wohl so ein Nummer 1 Herausforderungskampf. Das heißt, der Sieger aus diesem Kampf wird auf den Sieger vom Hauptkampf, über den wir dann später noch sprechen, treffen und da dann einen Titelkampf haben. Kenny Florian ist, ich glaube, der war früher nicht mal Mathematiklehrer und ist dann UFC-Kämpfer geworden. Ich weiß es nicht. Der ist jedenfalls ein sehr intelligenter Kämpfer, hat sein Training auch relativ stark umgebaut, umgestellt und geht das alles sehr wissenschaftlich auch an. Der hat eine große Faszination so zu den japanischen Kampfkünsten. Der kommt auch dann gerne mal so ein bisschen als Samurai verkleidet in den Ring mit so einem Stirnband und so. Gray Maynard ist ein hervorragender Wrestler. Allerdings, 10 Siege, kein Unentschieden, keine Niederlage, ein No Contest. Genau, da war ein No Contest. Das war irgendwie ein ganz komischer Kampf. Da war irgendwie ein Aufgabegriff. Aber irgendwie waren beide Kämpfer kurzfristig, glaube ich, bewusstlos, weil der eine durch irgendeinen Slam kurz ausgenockt war und der andere im Aufgabegriff war. Und da war irgendwie, hieß es dann, der eine hätte aufgegeben und dachten sie, das kann aber gar nicht, dass er aufgegeben hat, denn der andere war zu dem Zeitpunkt der Aufgabe bewusstlos. Das kann also, der kann ihn gar nicht in der Aufgabe gezwungen haben. Das war alles sehr mysteriös und ich glaube, der Kampf wurde dann im Nachgang zum No Contest. Bei Gray Maynard hieß es eigentlich schon, dass er nach seinem letzten Kampf, wenn er den gewinnt, einen Titelkampf kriegt. Aber den hat er nicht überragend gewonnen. Das war irgendwie 3 Runden und dann nach Punkten. Da war der nicht so sehr überzeugend. Da haben sie sicherlich gesagt, komm, dann musst du wirklich nochmal gegen Kenny Florian ran. Wenn du das gewinnst, kriegst du einen Titelkampf. Ich hoffe allerdings, dass Kenny Florian gewinnt. Der Gray Maynard ist mir irgendwie sehr unsympathisch. Ja, würde ich jetzt vom Bild her auch mal behaupten. Damian Maia gegen Mario Miranda. Ja, den Mario Miranda, den kenne ich gar nicht. Von den Rekorden her, beide relativ gleich, Größe relativ gleich, Gewicht relativ gleich. Ja, Gewicht ist ja immer ziemlich gleich, die gehen ja immer ans Limit. Das heißt, hier ist es aber, glaube ich, nicht 84, sondern eigentlich doch 84 muss es dann sein. Also 84 Kilogramm, die gehen ja immer ans Limit. Die Kämpfer sind ja alle im Prinzip 10, 20 Kilo schwerer als das eigentliche Limit, in dem sie kämpfen. Und hungern sich dann und trainieren sich dann zu diesem Limit runter, weil das dann einfach bedeutet, du bist in der Klasse, wo du Chancen hast, kräftiger zu sein als der andere und mehr Kraft in den Schlägen zu haben, wenn du mehr Gewicht da halt dahinter stecken kannst. Damian Maia, den kenne ich, ist ein Brasilianer, ist ein super Kämpfer, was das Thema Aufgaben angibt. Im Standing ist er nicht so gut. Und der letzte Kampf von Damian Maia war eine seiner Niederlagen. Ich weiß nicht, was der andere war. Und zwar hat er gegen Anderson Silva einen Titelkampf gehabt. Der soll wohl in dem Promo davor, soll der Damian Maia wohl irgendwie was zu dem Damian Silva, also zu dem Anderson Silva gesagt hat, dass er ihn irgendwie in eine Armbar, eine Aufgabe bringen möchte und den Arm mit nach Hause nimmt. Wollte das nur so ein bisschen als, um halt so einen Kampf aufzubauen. Das macht man ja so. Und das hat wohl der Anderson Silva gedacht, das wäre respektlos und hat ihn dann wirklich ziemlich verprügelt und das war ein furchtbar langweiliger Kampf. Den anderen kenne ich nicht. Randy Cook, Randy Couture gegen James Tony, da freue ich mich dann wohl ein bisschen drauf. Das ist der Kampf, auf den ich mich auch am meisten freue. Für mich ist das der Hauptkampf. Ja, das oder? Kann man mal so sagen. Ne? Ich habe noch nicht dieses Countdown habe ich nicht gesehen. Was heißt noch? Ich werde es mir wohl auch nicht angucken. Aber das ist ein Kampf UFC MMA Fighter gegen Boxer. James Tony ist ein bekannter Boxer. Und alle hoffen, dass Randy Couture James Tony fertig macht, weil sonst heißt es hinterher, wenn der Boxer gewinnt, Boxer sind besser als MMA-Kämpfer. Der James Tony hat eigentlich nur die Chance, Randy Couture auszunocken. Also wenn er einen Schlag richtig trifft, dadurch, dass er als Boxer einfach eine sehr gute Boxtechnik hat und sehr viel Kraft, kann er gewinnen. Aber das ist die einzige Chance, die er hat. Und wenn Randy Couture als guter Wrestler es schafft, Tony auf den Boden zu bringen, dann hat er im Prinzip schon gewonnen. Und das wäre auch ganz gut so. Dieser James Tony muss ganz komisch sein, so von den Sprüchen, die er macht, so vor den Kämpfen. Und ich habe jetzt in einem Podcast gehört, bei dem Countdown-Special, soll der wohl auch so im Slang oder so nuschelig gesprochen haben, dass sie, obwohl der Amerikaner ist und ja eigentlich Englisch sprechen sollte, da Untertitel eingeblendet haben. Wäre das so ähnlich wie bei uns, wenn sie da im Sportstudio irgendwie einen Skisportler aus Bayern oder so mit starkem bayerischen Dialekt mit Untertitel zeigen würden. Ja, oder bei diesem Unterschichten-TV bei der Super Nanny machen sie das dann zum Beispiel auch immer ganz gerne, wenn da diese... Ja? Ja, ist schon okay. Ich guck das nicht, deshalb Nein. Weiß ich nicht, was du sagen wolltest. Diese? Nee, wenn halt dann diese etwas ärmeren Leute sind, die dann auch einen vor sich hin nuscheln, dann machen sie das dann auch ganz gerne. Oder wenn die Leute gar nicht erst vernünftig sprechen können. Genau. Man weiß nicht warum. Aber jetzt ist gut. Und die Redaktion denkt sich dann irgendwas raus und schreibt das dann. Also was tippst du denn? Randy Couture gewinnt? Ich tippe auf Couture. Ich hoffe auch. Gehe ich von aus. Hoffe auch. Aber das ist der Kampf, weshalb ich gesagt habe, ich nehme ja UFC auf und wenn ich dann am Sonntag mit dem Zug zurück nach Hannover fahre, dann würde ich das ja abends gucken, wo ich nicht weiß, ob ich nicht dann doch so neugierig bin, dass ich im iPhone gucke, wer gewonnen hat. Das will ich ja nicht machen. Ich will es eigentlich auch nicht machen, aber ich hoffe, ich habe auch die Disziplin. Gutes Buch. Ja, ich habe mir heute noch ein Buch gekauft. Ja, kommen wir nachher zu. Und wir machen ja heute eine Aufnahme in zwei Teilen, weil das wird ja insgesamt eine 27-stündige Sendung heute. Ja, wir kommen jetzt aber noch Deshalb müssen wir vor dem Thema unbedingt noch hier mit durchkommen. Ja, dann red doch noch in 5 Minuten. Ja, das wäre kein Problem. Also Randy Couture hat hier einen Rekord von, was denn? Frankie Edgar gegen DJ. Aber der Penn. James Tony, der sieht vom Gewicht her nicht wie 0 Kilogramm aus, nee, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Das darf ich auch gerade. Wenn ich mir angucke, das ist so ein bisschen wie Bubba Ray Dudley. Das ist die Gewichtsklasse von 93 Kilogramm. Das sieht ein bisschen und mehr ich aus. Kann mir, also wenn der nicht sehr klein ist, also sagen wir mal, Randy Couture ist vielleicht ein Meter. Sieht nicht sehr klein aus. Randy Couture, nee, guck mal, 6'2". Ist ja auch im Vergleich zu den anderen hier, das sind ja mit, bis auf den hier, die Größten. Ich würde mal vermuten, 6'2 ist so 1,92 oder so. Das sieht dann sehr lustig aus, wenn der James Tony nur 1,40 Meter ist. Das ist dann so ein bisschen wie Hornswoggle gegen Great Khali. Ja. Also ein dicker Hornswoggle, was ja auch stimmt. Hornswoggle ist ganz schön dick übrigens. Ist ja schon mal aufgefallen. Das ist super. Vielleicht ist, also eigentlich haben wir hier mit Randy Couture gegen James Tony quasi Great Khali gegen Hornswoggle. Und Hornswoggle ist der Favorit, weil er durch Knockout gewinnt. Technisch wird es aber wohl besser. Frankie Edgar gegen BJ Penn. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Der an sich als Main Event aufgebaut ist. Das ist auch der Main Event, weil das ist der Titelkampf. Ja, an sich schon, aber... Ne. Also Frankie Edgar ist der Champion, obwohl die wenigsten das nicht so richtig glauben. Und der hat den ersten Kampf gegen BJ Penn gewonnen, nach Punkten. Das war eine knappe Punktentscheidung, deshalb wird das auch so ein bisschen aufgebaut wie umstritten, aber es war nicht wirklich umstritten. Also es war zwar knapp, aber ich finde schon verdient gewonnen, den ersten Kampf. Aber Frankie Edgar ist halt kein besonders bekannter Name, ist sein erster Titelgewinn gewesen. Deshalb hat man dann gesagt, statt Frankie Edgar gegen Gray Maynard, den wirklich keiner als Pay-Per-View kaufen würde, macht man nochmal ein Rematch, weil BJ Penn doch noch ziemlich zieht als großer Name. BJ Penn hatte dann, glaube ich, im Nachgang auch gesagt, er hätte irgendwie eine Verletzung gehabt oder so und hat das wieder versucht, so ein bisschen aufzubauen. Und ich glaube sogar, dass die meisten sagen, dass BJ Penn, obwohl er nicht der Titelverteidiger ist, der Favorit in diesem Kampf ist. Der Kampf geht, weil es ein Titelkampf ist, im Gegensatz zu allen anderen Kämpfen, die drei Runden gehen, geht er über fünf Runden und könnte potenziell langweilig werden. Potenziell langweilig? Ja. Oma, komm doch mal rein und sag was. Ich wollte mal ihn fragen, wann ihr Tee trinken möchtet. Ja, okay. Wann dann? Ja, gleich. Wie spät? Ja, gleich. 3:30? Nee, um gleich so. Ne? 3, so Teezeit. Aha. Ja. Dann muss ich mich ja sputen. Spannend. Mira, Host von, ich habe keine Ahnung was. Music Times. Die muss jetzt auch mal was sagen. Mach mal Werbung für deine Sendung, Mira. Nee, danke. Okay, dann halt nicht. Music Times. Thomas, dein Fazit also zur UFC 100. Ja, du wolltest noch sagen, wer dein Favorit in dem Hauptkampf ist. Frankie Edgar gegen BJ Penn. Erstens, glaubst du, es geht über 5 Runden? Ja, natürlich. Oder vorher wird der Kampf vorher durch Aufgabe oder Knockout beendet? Ach so, so meinst du das. Es wird vorher beendet. Ich hoffe, der Kampf wird vorher beendet, weil ich glaube, 5 Runden tatsächlich wieder nochmal so wie beim ersten Kampf ist halt nicht so furchtbar interessant. Dann könnte es ein bisschen langweilig werden. Das hast du aber nett formuliert. Nicht so furchtbar interessant. Ja. Ich würde auch fast eher auf BJ Penn tippen. Ja, ich freue mich aber auf jeden Fall mehr hier auf Randy Couture gegen James Toney. Das so, dein Fazit zu UFC 118 Kampfkarte. Also die Card ist ehrlich gesagt nicht so richtig stark. Ich freue mich auf den Nate Diaz Kampf, ich freue mich auf den Randy Couture Kampf und ich könnte mir vorstellen, dass Kenny Florian gegen Gray Maynard zumindest interessant wird. Also richtig freuen tue ich mich auf einen Kampf nur. Aber ich lasse mich überraschen, Mann. Es kann ja auch die kleineren Kämpfe hier durchaus gut sein. Genau. Das ist Vor- und Nachteil so einer UFC-Show. Dadurch, dass man das im Gegensatz zum Wrestling halt nicht steuern und planen kann, kann das natürlich sein, wenn die Kämpfe nicht so interessant klingen, dass sie trotzdem super alle werden. Oder es kann auch sein, dass man mal eine Card hat mit allen Kämpfen, die super klingen, die dann auf einmal furchtbar lange unentschieden alle sind. Wenn jetzt Couture Toney nach irgendwie ein paar Sekunden vorbei ist, dann war es auf jeden Fall ein Fehlkauf. Was interessant wäre, wenn Toney jetzt quasi mit dem ersten Schlag Randy Couture ausknockt, dann wäre das natürlich erstmal eine große Sensation und eine große News-Geschichte. Und die UFC könnte dann in einem zweiten Kampf mit James Toney beispielsweise einen jungen Kämpfer wie John Jones, der super ist, aber der noch nicht so richtig den Namen hat, könnten den dann gegen ihn stellen und versuchen, weil sie dann davon ausgehen würden, John Jones wird gegen den gewinnen, könnten sie versuchen, so jemand wie John Jones halt zum Star zu machen. Also UFC könnte das durchaus dann auch noch zum Positiven wenden. Auch wenn im ersten Moment alle sagen würden, naja, die Boxer sind halt doch besser als die MMA-Kämpfer. Ja. Mal sehen, ich bin gespannt. Das war der erste Teil der 104. Sendung. Wir gehen jetzt Tee trinken, wie man gehört hat. Das ist ja ein Ding. Und der zweite Teil folgt danach und ist für euch direkt jetzt danach so zu hören. Wenn ich dann jetzt sage, dass es vorbei ist, dann fängt bei euch direkt der zweite Teil an. Wie machst du das, Mirko? Jetzt müssen wir mal kurz das machen. Machst du jetzt zwei Dateien? Dann müssen die Leute nämlich auch zwei Dateien im iTunes runterladen. Das wäre ja auch gut so. Das wäre ja auch gut so? Ja. Meinst du? Ja, das ist dann übersichtlicher. Ja? Ja. Das machen sie bei Paul.com Security Podcast auch immer so. Okay, dann müsst ihr, also wenn ihr jetzt direkt diesen zweiten Teil dahinter habt, so direkt so runtergeladen, dann stimmt das noch. Und Cliffhanger, im zweiten Teil wird Dropkick Drama durch die Outsider übernommen.